Wörter von Vanen geschrieben, Zitat und Leben gelebt, Menschen im Dritten Reich gelesen, von wegen Sachen von Machen haben. Nee, keine Kicker.